Erster Nemi sagt zu Ruth, ich suche ein Zuhause für dich. Zweiter Boas ist unser Verwandter. Er arbeitet heute Nacht beim Getreide. Dritter wasch dich und zieh schöne Kleider an. Geh zum Platz. Vierte schau, wo er schläft. Leg dich an seine Füße. Fünfter Ruth antwortet, ich mache alles so, wie du sagst. Sechster sie ging zum Platz. Sie tat alles, was Nemi sagte. Siebter Boas aß und trank. Er war froh. Ruth kam leise. Achter um Mitternacht erschrak der Mann. Er sah Ruth an seinen Füßen. Neunter er fragte, wer bist du? Sie sagte, ich bin Ruth. Zehnter er sagte, Gott segne dich. Du suchst keinen jungen Mann. Elfter hab keine Angst. Ich helfe dir. Du bist eine gute Frau. Zwölfter ich bin ein Verwandter. Aber ein anderer Mann ist näher verwandt. Dreizehnter bleib hier. Morgen fragen wir ihn. Sonst helfe ich dir. Vierzehnter sie lag dort bis zum Morgen. Dann ging sie heimlich weg. Fünfzehnter er gab ihr viel Getreide. Sie ging damit in die Stadt. Sechzehnter sie kam zu Nemi. Ruth erzählte ihr alles von dem Mann. Siebzehnter er gab mir viel Getreide. Ich sollte nicht leer kommen. Achtzehnter Nemi sagte, warte ab. Er macht das heute alles fertig.